So, Philipp musste lange genug auf dieses Lied warten. Das geht an alle Jungs, die irgendwo auf dieser Welt ihr Studium durchziehen. Genießt diesen Remix bei einem kühlen Bier. Haut rein. Die Party gestern war viel zu derbe. Ich dachte, ich sterbe. Wir tranken Bier, wir tranken Schnaps und das zu gerne. Montag früh, ich bin noch matt. Timmy dazu wieder nackt. Ich trink mein Bier, setz mich auf, pack mein Zeug und gehe raus. Ich fahre alkoholisiert am frühen Morgen in Pickup. Hab 1 Meter lang gefahren und lutsch erst einmal ein Tic-Tac. Denn heute startet wieder mal das Sommersemester zur ersten Lesung des Tages. Komm ich als Letzter, also ab in die Mensa. Was für ein Dreck hier, es gibt nur Softdrinks. Ich will ein Becks Bier, denke mir nur jede Wette, während ich ins Training steppe, dass ich bei der Handelbank auf jeden Fall den Peter treffe. Regel Studienzeit, ich bin täglich nur voll frei. Und anstatt den großen Hörsaal steh ich stur am Mike. Denn eins ist klar, dieser sagenhafte Heffner macht extra sein Bachelor Jahr um Jahr als Rapstar. Die Party gestern war viel zu derbe. Ich dachte, ich sterbe. Wir tranken Bier, wir tranken Schnaps und das zu gerne. Montag früh, ich bin noch matt. Timmy dazu wieder nackt. Ich trink mein Bier, setz mich auf, pack mein Zeug und gehe raus. Ich lieb die Uni, hey. Ich lieb Bierpong, hey. Ich lieb Isla, hey. Ich lieb die Uni, hey. Während Rühr und Speck brutzelt und dazu Kaffee kocht, lauf ich Pfeifenzeitung, holen Tisch und unseren Apartmentblock. Großeinkauf bei Walmart, kurz noch ab zur Bank. Hebe Bargeld ab und nehme Ruby an die Hand. Dann kurz noch an den Strand zu Volleyballanlagen. Tim ist zwar am Aufschlag, doch wir boxen in den Wagen. Komm vor unserem Haus an, Toni vor den Garten. Schleppt die Tonnen mit dem Klaren in die Doppelhausgaragen. Mit marinierten Rippchen steht mitten auf der Rasenfläche Phil an seinem Grill und brät für unsere Partygäste. Percy holt 2 Becher Pilz und Bierbecher aus Plastik raus. Plus damit wir Bierpong spielen, baut er noch den Knapptisch auf. Die Party gestern war viel zu derbe. Ich dachte, ich sterbe. Wir tranken Bier, wir tranken Schnaps und das zu gerne. Montag früh, ich bin noch matt. Timmy dazu wieder nackt. Ich trink mein Bier, setz mich auf, pack mein Zeug und gehe raus. Ich lieb die Uni, hey. Ich lieb Bierpong, hey. Ich lieb Isla, hey. Ich lieb die Uni, hey. Jetzt nimmt jeder Maduro Ranger mal seine Mischung hoch. Und zwar jeder, sonst gibt's Fratzgeballer. Auf geht's und sprechen wir alle nach. 3, 2, 1. Bier, Pong, Bier, Pong, Bier, Pong, Bier, Pong. Isla, Isla, Isla, Isla. Bier, Pong, Bier, Pong, Bier, Pong, Bier, Pong. Mado, Mado. Ich liebe die Uni. Ich liebe sie einfach. Aber auch ein Mother Ranger muss jetzt mal zur Vorlesung. Also genießt das Ende des Liedes. Prost. Die Party gestern war viel zu derbe. Ich dachte, ich sterbe. Wir tranken Bier, wir tranken Schnaps. So das zu gerne. Montag früh, ich bin noch matt. Timmy dazu wieder nackt. Ich trink mein Bier, setz mich auf, pack mein Zeug und gehe raus. Ich lieb die Uni.